meinem Platz, ganz nah und ganz still. Da lach ich nur dann, wenn ich es auch will. Ich leg mich ins Kornfeld, dein muss ich kein Mensch verläuft. Leg mich ins Kornfeld, dein wo mich der Wind nur streift. Lieg dort im Kornfeld, warte bis ich mich selber find. Ich leg mich ins Kornfeld, dein, wo sich kein